Hey der Wanderer, willkommen zur 51. Ausgabe des Greifenklau Podcast. Der einzige Podcast, auf den doch Grind stolz wäre. Heute mit Florian Mandel und Greifenklaue. Quasi nachträglich auf die 50. So, jawohl, wir nehmen uns heute mal RPG A Day vor und gehen mal alle Fragen im Schnelldurchlauf durch. Oder anders gesagt, wer es wirklich ausführlicher will, kann natürlich auch gerne mal in meinem Blog gucken. Ich habe relativ ausführliche Artikel eigentlich fast jeden Tag geschrieben. Und zwar, RPG A Day ist quasi eine Aktion, die gab es letztes Jahr schon. Den ganzen August lang quasi jeden Tag eine Frage zum Rollenspiel gestellt. Ja, die werdet ihr gleich hören. Und da kann Florian mal sagen, was er dazu denkt. Jawohl. Ja, und ich kann auch noch ein paar Hintergründe sicherlich erläutern. So, welchem Spiel fieberst du am meisten entgegen, ist Tag 1? Jetzt Neuerscheinung? Oder? Ja, genau. Welcher Neuerscheinung fieberst du am meisten entgegen? Steht auch Spiel, muss also nicht zwingend nicht unbedingt Rollenspiel sein. Ach so. Ach, das wird doch bestimmt hier Warhammer Vermintide oder so. Also es ist gerade, wie gesagt, ein ganzer Arsch voll an neuen Warhammer-Titeln in der Mache. Zuerst dachte ich ja, Warhammer Mordheim wird's. Das habe ich mir auch im Early Access geholt. Das ist halt so Gruppentaktik in 3D. Das habe ich jetzt aber seitdem, also es ist noch in der Entwicklungsphase, seitdem habe ich es auch nicht gespielt, weil ich mir eigentlich auch nicht so den Spaß nehmen will. Eigentlich warte ich aber auch, dass ich es erst spielen will, sobald sie die Zwergischen Schatzsucher als Download veröffentlichen. Mhm. Weil ich muss ja alles immer mit Zwergen spielen. Das war dieses mit den 4 oder 5 Mann, die man da hat. Richtig, also so eine Gang, die durch Mordheim zieht. Und Mordheim spielt eigentlich auch so 200 Jahre vor der aktuellen, oder vor der Warhammer-Zeitlinie, in der unsere Runde spielt. Mhm. So, und dann gibt es ja noch Warhammer Vermintide. Das ist halt so Left 4 Dead. Also anstatt, dass da 200 Zombies durch die Gegend laufen, laufen die Skaven. Das ja. Wird halt so ein schöner Ego-Hau-Kampf. Da freue ich mich auch schon ganz schön dolle drauf. Noch viel mehr freue ich mich allerdings auf Warhammer Total War. Es gibt ja diese Total War-Reihe. Das ist so hier Attila oder Rom oder halt diese ganzen Mittelalter-Schlachten. Ja. Also einmal Schlachtsimulation und aber auch Kartensimulation und Städteverwaltung und Reiche. Das ist die ganze Total War-Serie und die haben sich jetzt endlich mal mit Warhammer zusammengetan und werden 3 verschiedene Spiele dazu veröffentlichen. Und im ersten kann man schon Imperium und Zwerge spielen und Untote und Orks. Und es gab damals einen Mod für ein altes Total War und das habe ich schon hoch und runter gespielt, bis ich mit den Zwergen das ganze Imperium befreit habe. Und wenn das jetzt nochmal in Schick kommt, und deshalb habe ich mir letzte Woche auch einen neuen Rechner geholt, der sich gewaschen hat. Und der soll das dann auch grafisch bewerkstelligen können. Ich habe gehört, der soll nur 200 Euro gekostet haben. Ich habe gesagt, er kostet 3-mal so viel wie deine Karre. Und damit dachte ich eigentlich an was 4-stelliges. Na, okay. Das würde auch passen, ja. Ja, nee, die Karre macht, also heutzutage ein Rechner, also mein alter Rechner hatte, weiß nicht, einen 4-Kern, also von 2009 4-Kern und Arbeitsspeicher hätte ich von 2 auf 4 oder 8 Gigabyte erhöht. Aber dann ist halt die Festplatte in die Knie gegangen, habe ich gedacht, gut, dann kannst du auch gleich eine neue Maschine holen. Und heutzutage ist es so, halt mit Prozessor oder Arbeitsspeicher ist nicht wirklich mehr der Unterschied. Der Unterschied ist halt wirklich nur noch bessere Grafikkarte oder halt eine Solid-State-Festplatte. Also eine Festplatte ohne bewegliche Teile, wie bei deinem transportablen Laptop. Da ist ja, glaube ich, auch keine, ich weiß nicht, ob da eine bewegliche Festplatte drin ist oder schon eine Solid-Festplatte. Auf jeden Fall, wenn du eine, das ist quasi ein riesiger Speicherstick als Festplatte und dann machst du Windows drauf und dann bootet das in 20 Sekunden. Und das ist schon... Dann habe ich keine Solid-Festplatte. Das ist dann auf jeden Fall schon ganz schön mächtig und das musste halt mal sein, damit ich die ganzen tollen Spiele spielen kann. Und, aber ich freue mich zwar alle auf die Sachen, aber ich habe Angst, dass die mir Zeit wegnehmen, weil ich habe jetzt ja wieder angefangen, Warhammer Online zu spielen, auf dem Privatserver. Ja. Also das Spiel von 2008. Ja. Da gab es jetzt auch X und eine Erweiterung, damit halt die Grafik so ein bisschen im Jahr 2015 ankommt. Und jetzt mit dem neuen Rechner konnte ich auch die ganzen Effekte von den anderen Leuten einschalten. Und dann musste ich sie irgendwann wieder ausschalten, weil da war dann so viele Effekte, das war Karneval, ich habe meine eigenen Leute nicht mehr gesehen. Oh, passt dann auch nicht mehr zu Warhammer irgendwie. Ja, ich habe es dann halt reduziert auf meine Leute. Ja, ich habe jetzt auch eine Internet-Flatrate, also eine richtige. Vielleicht kann ich da mal mitspielen. Für zu Hause so eine Internet-Flatrate, so voll mega. Ja, ich wollte auch mit Netflix anfangen, aber Ich habe mir gedacht, ich habe so viele DVDs, die ich gucken muss. Wenn ich die mal durch habe, dann kann ich mir überlegen, mal einen Probemonat bei Netflix zu machen. Mega. Ich weiß. Ja, also bei mir ist es eindeutig natürlich Numenera, was ja gerade im Lektorat auf Deutsch ist. Das ist das, wo die, die Frau mit dem Nacktkalender hinterher ist, oder? Ja, die übersetzt das, genau. Sehr gut. Auch Rollenspielerin. Die ist auch... Und Journalistin und Synchrosprecherin. Ja, hat auch eine tolle Reihe gemacht zu Pathfinders Marktspitze, kommt heute auch noch vor. Genau, davor allerdings noch auf jeden Fall Star Slayers. Also quasi Science-Fiction-Variante von Dungeon Slayers, weil das einfach eine super Engine ist. Die haben da echt viel, viel Mühe reingesteckt. Der Christian hat ja letztes Jahr auf der Slayvention das schon gezeigt. Und das ist halt wirklich ein Regeldesigner, der sich damit auch wirklich auseinandersetzt und dann auch irgendwann sagt, ja gut, das ist jetzt der dritte Entwurf der Regeln, die ich habe, aber dieser Punkt gefällt mir immer noch nicht. Also jetzt mache ich das nochmal. Dass das auch wirklich zu Dungeon Slayers passt, dass das einfach bleibt. Mhm. Ja, also da bin ich sehr gespannt drauf. Mittlerweile gibt es ja schon erste Bonusstückchen, die Vanilla Sternstreuner Edition, die sich schon quasi sehr gut spielen lässt. Da sind halt viele Spezialsachen noch nicht dabei, aber der Kern ist schon mal vorhanden. Man kann schon locker mitspielen. Ja, kann ich nur zum Download empfehlen. Ja, kommen wir zu zwei. Nämlich, welchen von dir unterstützten Kickstarter hast du am meisten genossen? Also so habe ich mal enjoyed übersetzt. Enjoyed. Kommt bei dir zu Kickstarter an? Also du machst ja relativ viel in letzter Zeit. Aber in letzter Zeit relativ viel, aber diesen anderen Produktionen. Also den ersten Kickstarter, den ich gemacht hatte, war einmal so eine spanische Zwergenminiatur-Geschichte. Die sind aber irgendwie nicht richtig angekommen. Oder ich habe einen Gutschein bekommen und habe das irgendwie verpennt. Dann hatte ich noch ein zwergisches Blood Bowl-Team, die sind angekommen, aber die stehen immer noch bei mir unangemalt in der Kiste. Das war normal bei Tabletoppern. Ja. Und jetzt aktuell bin ich halt drin gewesen in hier die Zwerge, die Saga-Erweiterung und da sind die Bikruger noch nicht angekommen. Nee, da ist auch noch nichts angekommen, aber ich habe halt gewissenhaft ausgefüllt, was ich haben will. Ja. Und habe mir nochmal einen Satz Bierkrüge bestellt, obwohl wir zwar schon hier ordentliche Warhammer-Bierkrüge haben, aber nicht bei mir zu Hause. Und die, die Zwerge-Bierkrüge sind ja auch Qualitätsstücke. Ja, die sahen auf jeden Fall gut aus. Genau, wir haben da jeweils einen, glaube ich, aus dem Brettspiel. Richtig. Genau, die lagen ja der Deluxe-Edition des Brettspiels bei, also sind schon schöne Dinger. Richtig, das ist auch irgendein bayerischer Bierkrughersteller mit. Die werden halt irgendwie bedruckt mit Farbe und dann kommt die Glasur nochmal außen rüber. Ja. So sind die auch spülmaschinenfest. Wie gesagt, da habe ich noch mit supported. Das kommt ja, soll ja Weihnachten kommen. Und jetzt hier Zombizid Black Plague. Achso, ja. Genau, und wir haben ja eben gerade direkt hier vor Warhammer gespielt. Jawohl. Da war ja der Johnny Kanone mit dabei. Der hat das Original gleich zweimal geplätscht, weil er meint, durch den Verkauf von dem zweiten und den ganzen Add-ons von dem ersten... Will er das erste wieder reinholen. Ja, das kann man wohl machen, das stimmt. Wahrscheinlich, also aktuell planen wir dann halt mit dir, mir und ihm eine 6er Zwergenband durchzuschleuchen. Ja, also ich sag mal, Zombieside, wir haben es jetzt eine Weile hier in Helmstedt gespielt. Mhm. Dadurch, dass es keinen Kampagnenmodus gibt, ist das relativ... öde, sage ich mal vorsichtig. Es macht zwar Spaß, das zwei, dreimal zu spielen, aber danach ist die Lust auch durch, sage ich mal. Ja. Ich bin gespannt, ob das zum Teil behoben wird. Ich glaube gar nicht so doll. Ich fürchte aber fast nicht, genau. Also irgendwie das Einzige, was momentan als Kampagne drin ist, die Missionen sind halt hintereinander und erzählen halt irgendwie eine Story. Gut, aber das haben sie beim alten Zombizid auch. Ja, genau. Und das Schlimme ist übrigens immer, dass ich entweder der letzte Überlebende bin oder die Gruppe eine ganz andere Taktik hatte und ich einfach nur mit dem Auto Tobis tot gefahren habe, wie wir dann gewonnen haben. Naja, wie gesagt, das Einzige, was so halt kampagnenmäßig drin ist, dass man, glaube ich, wenn man eine Mission fertig gemacht hat, darf man sich einen seiner Ausrüstungsgegenstände behalten und den dann mit in die nächste Mission nehmen. Ja, das ist halt relativ schwach. Das Problem bei Zombizid ist halt, du machst ja irgendwelche Sachen, damit du mehr Erfahrung hast. Ja. Und dann in der nächsten Hero-Quest. Ich will die Barbaren-Streitaxt haben, damit ich ab jetzt immer mit 4 Würfeln hauen darf. Richtig. So, aber das Erfahrungssystem ist ja auch gleichzeitig das Eskalationslevel. Klar, das ist bei Zombies halt, muss man das wieder ganz auseinanderprobieren. Deshalb, wenn du dann die nächste Mission gleich in Stufe Gelb startest, schießt du dir ja selber ins Bein. Ist völlig richtig, was du sagst. Genau da, deswegen ist das ja das Problem. Aber da muss man halt die Mechanik irgendwie entkoppelt kriegen. Überhaupt, Zombies halt ist sehr, sehr merkwürdig, wenn du zum Beispiel mit der Zombie-Version spielst. Die können ja 5 Treffer ab. Ja. Und dann gibt es mehrere, die auch alle Treffer regenerieren. Okay. Pro Runde. Also die müssen quasi in einer Runde 5 Mal getroffen werden, damit sie sterben. Also wir hatten es damals gespielt, auch mit der normalen, wo du dann stirbst und dann die, wo du als Zombie wiederkommst. Und ich fand es irgendwie relativ schwer zu verlieren, wenn du irgendwie als Zombie wiederkommen kannst. Richtig, wir haben es trotzdem geschafft. Weil wir dann wirklich mit richtig, richtig viel und dadurch kriegen die aber Zusatzaktivierung und dann wird das selbst als Zombie, der jede Runde reaktiviert, haben wir es dann nicht geschafft. Aber also müssen wir mal lag der Fehler früher sozusagen. Aber du hast ein ganz unterschiedliches Power-Level, genau, das meinte ich nämlich. Ja. Ich habe mir jetzt ja auch Zombie-Hunde und Zombie-Krähenschwärme geholt, was auch sehr cool ist. Aber auch wenn du die ins Spiel bringst, ändert das ja auch die Schwierigkeit nochmal ganz gewaltig. Es wird auch nicht unbedingt schwerer, weil du ja dann dadurch mehr Gruppen hast und so weiter. Das ist also, naja, ich spiele das gerne mit dir an, aber zum Beispiel in Sachen Langzeiteffekt stinkt es doch gewaltig, zum Beispiel gegen Shadow of Brimstone ab. Ich habe noch nie irgendwas alleine gespielt an Sachen Brettspiel. Mhm. Shadow of Brimstone habe ich jetzt alle Missionen alleine durchgespielt und bin erst auf Level 5 oder 6 und will aber unbedingt bis Level 8. Ich will Brutal Creatures mit Elite-Abilities bauen. Ja, weil deine aktuelle Abhängigkeit von Shadows of Brimstone ist schon bekannt. Ja, und das musst du auch mal Probe spielen. Dann beginnt die Abhängigkeit auch bei dir. Nee, das ist ganz ohne Kickstart. Das ist diese Enterprise-Folge, wo sie das Spiel hatten mit irgendwie ab Level 3 spielt es sich von ganz alleine. Und alle anderen abhängig machen müssen. Das ist fast, das stimmt auch. Ab Level 3. Jetzt hat das. Ja, jetzt habe ich so eine tolle Ausrüstung, dass ich erstens, die Viecher kommen jetzt eine Runde lang, machen ganz viele Schaden und dann haue ich aber in der Runde auch noch alle um. Das heißt, Kämpfe gehen relativ schnell, weil alles kaputt geschossen und zerstückelt wird. Und man tut da richtig viele Figuren aufs Brett, nicht so viel wie bei Zombies halt, aber man tut sie drauf und eine Runde später sind sie wieder drunter. Also irgendwann ist eine Rätsel geschrieben, es gibt kein Spiel, was es schafft, so ein Gefahrenpotenzial aufzubauen, also viele Miniaturen aufs Brett zu stellen, dass man denkt, man ist tot und dann gleichzeitig, dass man sie 5 Minuten später alle zerstückelt hat. Ganz hervorragend. Gut, dann verrate ich dir aber noch, dass das Ding auf der Enterprise hatten die Kitarianer eingeführt, um das Schiff kampflos übernehmen zu können. Ich weiß nicht, ob irgendjemand was mit dir mit Shadows of Brimstone plant. Wir werden sehen. Ja, also bei mir in Sachen Kickstarter war es für die Fate2Go Steelbox, die ich habe sie zwar noch nicht gespielt, ich habe noch keinen Fate gespielt, aber die war sehr wertig und hat mich insofern auch hoch erfreut. Gut. Gut, Tag 3. Welches neue Rollenspiel aus den letzten 12 Monaten ist dein Liebling? Ha, jetzt wird es schwierig für dich. Naja, wir hatten ja einen kurzen Ausflug nach Warhammer 40k. Ja. Und zwar da das Only War Setting, was ja in Deutsch leider nicht übersetzt wird. Es hat mir auch Spaß gemacht. Allerdings ist dann irgendwann halt einfach die Zeitschaltuhr zugegangen. Mit ich kann nicht 2 Runden leiten und irgendwie noch online was machen. Ja. Und irgendwie auch noch versuchen, einen Podcast zu schneiden und. Und noch einen zweiten Podcast. Richtig. Und dann noch hier mit Johnny Kanone, da haben wir 2 rausgebracht. Eigentlich wollen wir jetzt unbedingt mal endlich den dritten fertig machen. Damit wir nicht den Klassiker mit 2-mal aufnehmen und dann sterben spielen. Der Klassiker ist eigentlich 1-mal aufnehmen und dann sterben. Hatte ich auch schon, das war Neues aus der alten Welt. Da hatte ich auch schon. Dann, da gibt es tatsächlich erst eine. Da gibt es eine Folge. Ja, den Chevron Podcast gibt es auch noch eine Folge. Ja, wie gesagt, also Warhammer 40k angetestet. Und das war ja nun, also wirklich, es ist ja klassisches Pen and Paper. Du hast deinen Bogen, du trägst Sachen ein, du hast einen D100-Test. Und wenn man dann wieder mal Warhammer 3. Edition spielt, wo man erstmal den ganzen Tisch vollladen muss mit seinen ganzen Karten und Markern. Und wenn man dann aber mitten im Kämpfen ist, merkt man halt, was man alles kann. Also man ist zwar auf die Aktionskarten beschränkt, aber ich kann das mit dem kombinieren und dann kriege ich hier einen Bonus und das ist alles haptisch und ich sehe es und es ist gut. Richtig. Rein regeltechnisch finde ich Warhammer 3 wesentlich besser als Warhammer 40k, wo ja dazu kommt, sage ich mal vorsichtig, dass die Halblinge so an dieser Glasknochenkrankheit ja. leiden. Zuzüglich, dass sie halt die härtesten Sneaker sind, die vorm Herrn sozusagen. Das heißt, die hauen zwar super, super, super viel Schaden raus, aber wir sehen schon, ein Treffer ist tödlich. Ich glaube, das Viech hat sogar zweimal gehauen. Bei dem Viech bin ich nicht gestorben. Ich wurde von einem anderen erschossen. Per Fernschütze. Ja, hör dir den Podcast nochmal an. Muss mal kurz nachdenken. Das Viech habe ich überlebt, knapp. Das Viech hast du überlebt. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja, das wäre jetzt ein bisschen schade, dass da zum Beispiel da ein wesentlich moderneres System wie Savage Worlds mit Warhammer 40k Setting quasi konvertiert, das hätte, glaube ich, regeltechnisch nochmal mehr Spaß gemacht. Ja, aber ich bin gespannt, also, was da vorangeht. Sagen wir mal so, die Regeln haben mich jetzt nicht wahnsinnig gestört. Ja, aber also das ist ja eine Aussage, klar, die Regeln haben mich jetzt auch nicht gestört, dabei Rollenspiel zu betreiben, aber sie haben keinen Spaß gemacht. Bei Warhammer 3 machen Regeln Spaß. Es macht Spaß zu kämpfen. Das ist ja das Tolle eigentlich am Rollenspiel, dass man nicht nur Spaß aus Charakterspiel zieht, aus miteinander sprechen, aus Interaktionen, sondern auch aus den Kämpfen, dass sie ein taktisches Niveau haben, dass man da tolle Aktionen machen kann, dass da coole Sachen passieren und das ist das, was halt bei Warhammer 40k so ein bisschen im System fehlt, meiner Meinung nach. Gibt ja Leute, die kommen damit klar, aber wer Spaß aus Regeln ziehen kann, der wird da... Ne, hatten wir heute das große böse Monster, hat Gottfried geschnappt und hätte ihn innerhalb von 4 Runden gefressen. Genau, das war ein interessanter Konflikt. Und da dachte ich mir so, da gibst du dich jetzt dem Zufall hin. Und wenn das Viech in 4 Runden einen Hauptdarsteller seit 50 Folgen frisst, dann passiert das halt. Ja, das habe ich auch schon geahnt. Mich immer in Richtung der ergebnisoffenen Würfelgötter zu führen. Ja, das ist ja auch, wäre auch berechtigt gewesen. Ich hätte auch gut sein können, dass ich Pech gehabt habe, wenn ich noch einmal getroffen worden wäre, dass ich bewusstlos geworden wäre. Richtig. Und meinen Mega-Angriff gar nicht hätte anbringen können. Richtig. Ja, aber das werden wir mal irgendwann, wahrscheinlich erst in 1-2 Jahren hören, bei Warhammer. Wenn ich es mal wieder vorandringe. Ja, also bei mir hat eindeutig gewonnen Old Slayerhand. Mhm. Ich habe zwar mit dran lektoriert, aber habe es nicht geschrieben oder so. Und das ist einfach ein wunderschönes Abkömmling der Dungeon Slayer Engine. Aber auch sehr ausführlich und diese ganze Mechanik, du hast halt bei Dungeon Slayers auf alle Grundklassen nochmal drei, also auf alle Basisklassen nochmal eine drei erweiterte Klassen aufgesetzt, okay, ab Stufe 10. Und das hat er mit immerhin 6 Grundklassen gemacht, also doppelt so viel wie bei Dungeon Slayers. Es gibt also 18, ich nenne sie jetzt mal Prestigeklassen. Ja, und das Ganze sehr mit Karl May verknüpft und zu jeder Klasse eine passende Geschichte, entweder noch von einem Dritten geschrieben, von Osus Piskis heißt er, glaube ich, als Vorname. Und Wahnsinn, ne? Oder halt original Karl May eingeflochten. Und ganz viel ausgearbeitet. Also man kann damit nicht nur Karl May machen, man kann damit quasi Western-Horror, normalen Western, Italo-Western machen. Coole Sache. Ich habe gestern einen Karl May-Film gesehen. Ja. James Camerons Pandora. Ja, Avatar. Weltraum-Indianer gegen Weltraum-Cowboys. Und die Indianer gewinnen. Weil sich Old Shatterhand entscheidet, lieber bei den Indianern mitzumachen. Ja, sehr schön. Ich habe den Film, der danach kam, geguckt mit Guy Pearce. Ach hier, Lockout. Lockout. Den habe ich. Da ist der Kinotrailer so gnadenlos scheiße. Naja, aber der Film, der rockt alles weg. Also am Anfang, die Verfolgungsjagd war ein bisschen bekloppt. Weil die war halt irgendwie ein bisschen doll animiert. Aber der Film ist eigentlich ganz lustig. Der ist super. Das ist ja 90 Minuten coole Sprüche am Stück. Der ist Guy Pearce. Wäre irgendwie, ich hab echt wo warst gelegen. Du bei deiner Frau? Sie sind ein netter Typ. Ja, können Sie Ihre Frau fragen? ja, der war echt... Also ich weiß nicht, so geldmäßig war es, glaube ich, Kategorie B-Film. Aber eigentlich Guy Pearce, relativ entspannt. Lockere Sprüche, hier ist ein Apfel, hier ist eine Schrotflinte. Das ist nach Memento, würde ich fast sagen, mein zweitliebster Guy Pearce-Film. Den finde ich echt gut. Vor allem, sie schicken ihn auf diese Raumstation, um irgendwie wen zu retten? Präsidententochter? Mhm. Und das macht er auch irgendwie halbwegs, aber eigentlich hat er was anderes vor. Ja, passiert viel cooler Kram. Richtig. Gut. Welches, Tag 5, welches das zuletzt von dir gekaufte Rollenspiel? Hatte ich, glaube ich, sogar eine Antwort zugeschrieben, aber bei uns im Forum. Und zwar für das Rollenspiel Warhammer 40k Deathwatch gibt es den Abenteuerband, ich glaube, im Namen des Imperators. Das sind so drei Abenteuer, die eigentlich für Space Marine Deathwatch Einheiten geschrieben sind. Und eines von den dreien geht aber darum, dass da so eine imperiale Urzeitwelt ist, so eine Barbarenwelt. Das haben wir auch gespielt, oder? Jein, ich habe uns quasi darauf hingeführt. Und zwar, es gibt ein Only-War-Abenteuer, da geht es halt darum, dass man auf diesem Planeten ist mit den Biker-Barbaren. Ja. Das ist das jetzt, wo wir zum Schluss hängen geblieben sind. Das habe ich aber vermengt mit den Barbaren, die in diesem Abenteuer vorkommen. Damit dann quasi die Überleitung stattfindet vom ersten Only-War-Abenteuer. Und dann geht es halt weiter in die Hauptstadt, wo der König von denen wohnt. Ja. Und im Deathwatch-Abenteuer wird man halt von imperialen Armee angesprochen, dass man dann mal runterfährt und denen zeigt, was so ein cooler Space Marine kann, damit die Barbaren sich dem Imperium anschließen, ohne dass man sie unterjochen muss. Weil man durch den Kreuzzug momentan genug Probleme hat, als sich jetzt noch irgendwie so ein paar Barbaren zum Feind zu machen, um dann so einen 5 Jahre langen Rebellionskrieg zu führen. Und die Idee war ich dann, dass ich dann das Abenteuer nehme und dann, aber anstatt dass dann Trupp Space Marines runtergeschickt wird, landen da die 10 Halblinge, ja, die eigentlich auch erst gar nicht den Auftrag haben, sondern irgendwie reingeraten. Aber so von der Story hätte ich es fast zu 95% übernehmen können. Oder nehme ich noch, wenn wir irgendwann in 5 Jahren mal weiterspielen. Ja, von mir aus kann man demnächst gerne weiterspielen. Und gerne auch noch nach Savage Worlds konvertieren. Ja, mein letzter Kauf, genau, das war tatsächlich was von Savage Worlds, nämlich das Thunder Skies Compendium. Wir haben unsere Kampagne fast durch. Also die Kampagne des Basisbuchs. Und also ich bin ja nicht Spielleiter, aber ich dachte mir, wow, das kostet jetzt nur noch 10 €. Und das war der Savage Worlds Tag. Man bekam noch Abenteuer in Sukant obendrauf. Ein netter Abenteuerband. Okay. Mit 4 Einsteiger-Abenteuern. Und ich hoffe, den einen oder anderen nochmal Savage Worlds vorstellen zu können. Zum Beispiel dir. Damit du dann das nochmal ganz kräftig überlegen kannst. Ah. Aber das müssen wir erst machen, bevor du Warhammer 40k wieder machen willst. Naja, es gibt ja einen Unterschied zwischen uns beiden. Und der liegt nicht im Aussehen und nicht im Erfolg bei den Frauen und oder deiner Mutter, um mal ein Guy Pearce-Zitat zu bringen. Ja. Sondern du spielst Rollenspiele, weil du gerne Rollenspiele spielst und bei mir ist es einfach wirklich nur Warhammer. Also wenn die dritte Edition nicht für Warhammer rausgekommen wäre, sondern die dritte Edition wäre auch wieder so ein D100-System gewesen. Jetzt hast du doch auch gespielt, obwohl es nie so tolle Mitspieler wie gefunden. Richtig. Das ist das wäre der Unterschied. Das wäre der Unterschied gewesen. Und mit Savage Worlds kannst du ganz viele Savage... Das ist so wie Furious Mitspieler finden. Das ist so wie wenn du zu Thalia gehst und da gibt es x neue Fantasy-Romanreihen. Die wollen ja einen Wolfgang Kohlbein verkaufen. Nein, oder egal was. Und ich weiß, da ist wieder irgendeine Fantasy-Welt und da musst du dich reindenken oder musst du Vokabeln lernen. Ey, das ist ja das Tolle. Savage Worlds, kurz und knapp, da brauchst du überhaupt nichts lernen. Das musst du ja nur konvertieren. Und so eine Setting-Konversation ist nur 10, 20 Seiten lang. Kannst du die Abenteuer genauso spielen, wie du sie hast? Geht wahrscheinlich sogar noch schneller. Ja, Savage Worlds ist halt ein sehr schnelles System. Du hörst dich an wie so ein Typ auf HSE24. Kannst deine Waschmaschine benutzen und es geht sogar noch viel schneller. Richtig. Nee, und virtuell habe ich mir 2 Sachen gekauft, nämlich den Eisengötter Abenteuerfahrt, das 150 € Adamant Edition, wo halt die Meere, die du vorhin angesprochen hast, als Kalenderbraut auch die Vorstellungsvideos gemacht hat. Ja. Ja, ganz nett auf jeden Fall. Und das Land Ock, ein Steinzeit-Fan-RPG. Ach genau, nicht Barbaren, ich Bilder gesehen. Wobei ich muss dazu nur sagen, von mir kommen ja immer leicht sarkastische Kommentare zu Meere. Meere macht eine super Sache. Deshalb unterstützt ja auch Orhammer ihren bei Patreon das Orkenspalter-TV. Ja. Auch finanziell. Ja. Weil ich find gut, was die machen. Ich habe zwar schon lange kein Video mehr von denen angeguckt, aber neulich gab es irgendwie bei Patreon wieder eine Vorschau auf das nächste Pandora-Solo-Abenteuer mit irgendeiner Halbnacken. Das wird dann als Video gemacht? Nee, das war erstmal nur ein Screenshot. Ja, ich meine, das Solo-Abenteuer, das klickt man sich denn bei YouTube durch jetzt oder ist das schriftlich? Oder? Das wird ein original ausgedrucktes schwarz-weiß Solo-Abenteuer, soweit ich das verstanden habe. Ach so, okay. Oldschool. Alles klar, mich beruhigt. Ja, Tag 6. Welches Rollenspiel hast du zuletzt gespielt? Ja, okay. Das ist heute natürlich sehr einfach. Richtig. Wollen wir dritte Edition? Meine Antwort hat sich entsprechend auch geändert. Wir hatten ja über Winter und letzten Herbst lange Pause. Ja. Aber irgendwie hat sie mich dann irgendwann doch wieder gepackt mit Zwerge, Warhammer, Attacke. Ja, ist auch gut. Ja, beim Thema längste Kampagnen sage ich ja noch was zu Warhammer. Mhm. Unter anderem, wie positiv motivierte Spielleiter sind. Nee, ja, das hat... Ich glaube, es gibt nur zwei Arten von Spielleitern. Also gar keiner und motivierte. So. Na, das können wir gleich nochmal diskutieren. So, nächste Seite. Tag 7. Welches ist dein bevorzugtes freies Rollenspiel? Was ist denn das? Was ein freies Rollenspiel ist? Ja, ich glaube, jeder fünfte... Jeder, das ist dieses Quatsche-Rollenspiel. 4 von 5 Blogs haben erstmal definiert, was sie unter freiem Rollenspiel verstehen. Aber das musst du jetzt nicht zwingend machen. Ich habe auch eine einfache Antwort für dich. Ja. Dungeon Slayers! Ja, also meinst du jetzt free mit hier Open Source? Nein, also was du unter frei verstehst, darfst du natürlich definieren, ob die Grundregeln frei erhältlich sind oder alles frei erhältlich. Aber ich habe halt geschrieben, freier Dungeon Slayers, weil freier als so eine CC-Lizenz geht's gar nicht. Und man merkt das ja auch an den Fans, die ständig Material machen auf... es ist in unzählige Sprachen übersetzt und meistens Fan-übersetzt, wohlgemerkt. Mhm. Du hast halt auf Italienisch hat irgendwer Cave Slayers geschrieben mit Höhlenmenschen und Dinosauriern und jetzt neuerdings gibt es auch so ein Apocalyptic Slayers, also irgendwas ähnliches wie Gamma Slayers, aber halt auf Italienisch, die sich da irgendwas ausgedacht haben. Das ist natürlich total cool, was für eine Menge und Masse an Material allein dadurch kommt, dass das halt dass da jeder machen kann, was er will, solange er drunter schreibt Dungeon Slayers von Christian Kennig. Dann ist mein freies Rollenspiel. Ja, ich bin gespannt. Warhammer Online. Naja, darfst trotzdem weiter mit Podcast. Es ist ja jetzt free, es ist ein Private Server. Und es ist wunderschön, wenn du online als Rollenspiel unterwegs bist. Und bei einem Event, also hatte ich glaube ich früher schon mal erklärt, ich habe da ein Zwergenregiment gegründet und jeden Mittwoch marschieren wir da in Kampfformation und laufen halt nicht alle wie wilde Hühner durcheinander. Das machen denn aber die Fremdspieler, die euch versuchen zu stören? Nee, stören versuchen dich die Leute von deiner eigenen Seite. Die dann halt zwischendurch springen und dir erklären, du bist gar kein Rollenspieler oder du bist ein Spacken. Und dann wollte ich es noch, ich wollte das machen, dass wir mal ein Zwergenregiment und dann habe ich noch einen Menschencharakter gemacht und so und dachte, du machst jetzt ein Menschen-Event. Gut, es sind doch 4 Leute gekommen, anstatt 20. Dachte ich, gut, beim ersten Mal geht es halt immer klein los. Und dann habe ich halt das Zwergenregiment getroffen und mit dem hatte ich mich vorher abgesprochen. Wir hauen uns jetzt Kacke an den Kopf. Also meine hier... Mit dem Menschen mit... Herrlich. Also im Sinne von hier, ich bin Meinhard von Blücher, ich bin der imperiale Ritter und da ist der Zwergen-Sergeant und du bist nicht mehr adlig und du bist nur ein Zwerg, wo ist dein Offizier? So, der bereitet seine Antwort vor, währenddessen der Zwerg links von ihm meint, du bist ja auch gar nicht adlig. Du bist nur so ein fetter Typ, der vor seinem Rechner sitzt. Na, das hat ja ingame wunderbar geklappt. Das ist halt Rollenspiel im öffentlichen Bereich. Den Namen habe ich mir gemerkt, dachte, dich lade ich das nächste Mal nicht in meine Warband ein, wenn ich wieder auf meinem, wenn ich wieder auf meinem Zwergcharakter bin. Ja. Ja, ich frage mich zwar gerade, wozu ich jetzt eine Internetflatrate noch benutzen könnte, aber vielleicht finde ich noch eine sinnvolle Verwendung. Nein, aber es ist. Auf der einen Seite macht es Spaß, auf der anderen Seite kannst du halt nicht so dieses klassische Pen-and-Paper-Rollenspiel machen. Gibt's auch Leute, die das machen. Aber es, in einem Pen-and-Paper kannst du es nicht hinkriegen, dass du mit 24 anderen Zwergen parallel in Formation stehst und 140 Leute gleichzeitig wegschießt. Da würdest du ja, in 2 Millionen Jahren gar nicht ausgewürfelt bekommen, also was alles passiert. Online hat auf jeden Fall bestimmt seinen Reiz, aber es ist halt grundsätzlich was ganz anderes als Pen-and-Paper. Ja. Und das muss man halt bedenken. Richtig. Ja, mich hat der Reiz noch nicht erfasst, aber... Die Sache ist, ich wusste, die, wenn ich einfach nur das Spiel anhand seiner Möglichkeiten spiele, wird es mir nach einem Monat keinen Spaß mehr haben. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber wenn man Spaß ist, was ihr draus macht, und wenn halt die neuen Rekruten irgendwie andauernd zwischenquatschen, dann darf ich halt mal leise brüllen, ich bin Offizier, haltet's Maul. Weil im Handbuch für Gildenleiter steht, in einer Gilde ist die einzige Situation, wo Leute eine Diktatur akzeptieren, solange sie ihnen das liefert, was sie wollen. Weil sie können ja im Zweifel einfach die Gilde verlassen. Richtig. Gut, kommen wir zu Tag 8. Rollenspiel in den Medien. Oder noch genauer, welche Erwähnung von Rollenspielen in den Medien gefiel dir am besten? Also muss ich nicht auf Fernsehen beschränken, kann auch Zeitung, Comic oder ganz andere Medien sein. Manche haben auch YouTube irgendwelche. Ich überlege, ob neulich wieder ein bei Spiegel Online irgendwie ein Rollenspielbericht war. Das war neulich in der G-Plus-Gruppe ein DSA-Artikel, verlinkt der war auch schon. Einiges älter ging um die DSA-Meistermaske. Aber das ist ja durchaus genau richtig. Das, genau sowas kann ja auch gemeint sein. Und die Spiegel-Online-Artikel sind ja ziemlich klasse, das muss ich zugeben. Ja. Na, ansonsten YouTube jetzt die ich selber gemacht habe. Von den Zwergen-Event habe ich halt X und ein Video gemacht. Es geht um Rollenspiel. Früher hießen sie ja Massive Multiplayer Online RPGs. Jetzt haben sie einfach nur ein MMO. Naja, gut, abgesehen von meinen Vorurteilen dem gegenüber, gibt es auch tatsächliche Online-Rollenspiele. Also, gibt auch tatsächlich. Also du meinst hier irgendwelche Plattformen? Wo Hangout spielen oder sowas meine ich. Ja. Also quasi Pen und Paper online. Ja. Aber da ja Pen und Paper nur die erste Form des Rollenspiels war, darf der Begriff Rollenspiel eigentlich nur diese Vereine haben. Alles andere muss ich gefälligst extra benennen. Ich überlege, worüber ging denn dieser Spiegel Online-Bericht? Ich weiß, ich glaube nicht, dass es DSA 5 war. Ja, da gibt es eigentlich viele. Es gibt auch sogar einen über Dungeon Slayers. Gibt natürlich über die ganzen Wurzeln des Rollenspiels. Es gibt ein Interview hier mit Westerner Fuchs. Mhm. Auch super. Der war auch, kam auch in letzter Zeit raus. Bei Diplomacy gibt es einen. Naja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, ich habe mir die Futurama-Episode mit Gary Gygax rausgepickt, also die erste, wo sie am Ende alle zusammensitzen und dann D&D spielen. Auch weil es mein 2000er Blogbeitrag war. Okay. Und ich dachte, wenn ich den hier schon jemand widmen kann, dann mache ich das doch bei Gary Gygax. Ja. Das später gibt es noch die Futurama-Episode, die oder den Futurama-Film Benders Spiel heißt es, glaube ich. Benders Game. Oder das, da dreht sich auch alles um D&D. Reisen sie auch in so eine Fantasy-Welt. Die ist auch ziemlich herrlich. Also ich habe mir die auch als Film gekauft. Und die wird aber auch zerlegt in 4 Folgen. Das ist quasi letzte Futurama-Staffel mit. Okay. Sehr sehenswert. Gut, dann haben wir Frage 9. Oder Tag 9. Welches Medium würdest du dir als Rollenspiel wünschen? Welches Medium? Ach hier, Film oder was? Welchen Film, welches Buch? Genau, deswegen habe ich Medium geschrieben, weil es alles möglich sein kann. Also im Original Media. Ich glaube, ich hatte darüber nachgedacht. Meine spontanste Idee wäre natürlich Fallout gewesen. Ja. Ich glaube, es gab von Fallout sogar mal irgendwie so eine Art... Ein Fanrollenspiel. Fanrollenspiel. Ich glaube, zur zweiten Idee, also Fallout 2... Ich glaube, es sollte auch mal was zu D20 rauskommen oder war das einfach nur eine recht gut aufgemachte Fanversion, aber die gab es dann nicht. Ich meine, Fallout ist ja jetzt vom Prinzip her, hat sie ja ein eingebautes Regelsystem, was du theoretisch auch irgendwie übernehmen könntest. Die Proben sind Server-prozentbasiert. Was? Da sagen wir mal so, innerhalb der Grenzen des Computerspiels funktionieren sie. Nee, ich sag mal sowas wie Dragon Age oder so. Klar, das auch, also das Computerspiel auch eine Engine, aber wenn ich da sehe, die Rüstung ist 4,25%, die andere 4,75%, dann ist das vielleicht ein wenig fein getuned für Rollenspielzwecke. Ja. Nein, das Schöne an Fallout wäre eigentlich jetzt gar nicht mal das Regelsystem. Sondern der Hintergrund wahrscheinlich. Sondern einfach die Quellbände. Du hast halt über die, jetzt inzwischen Fallout 4, du hast so viele Fraktionen, du hast die Bruderschaft des Stahls. Du hast irgendwelche Überlebenden, du hast die Raider. Also in Richtung Fallout habe ich nicht gedacht, ich habe auch so nachgedacht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, kann ich doch alles spielen mit Savage Worlds oder Fallout jetzt konkret mit Gamma Slayers. Mhm. Und was ich aber auch extrem gern lese, ist Attack on Titans, den Manga, den es ja auch als Serie und Realfilm demnächst gibt. Und da wüsste ich erstmal, bitte? Realfilm? Ein Realfilm, ja. Okay. Sieht auch gar nicht schlecht aus, ehrlich gesagt. Und japanisch, logischerweise. Also, falls du mal Battleship Yamamoto gesehen hast. Yamato. Wo, Yamato, hast du auch gesehen? Wo quasi die Bismarck im Weltraum. Nee, die Yamato. Bam! Weil sie einfach gedacht haben, so ein altes Stahlschiff, da kommen die Außerirdischen nicht durch. Also, total gut. Nee, das Problem bei diesen japanischen Filmen oder Serien ist, dass irgendwelche Typen, die irgendwie eigentlich von denen man dachte, diesen Hauptdarsteller, irgendwann zwischendurch entscheiden, ich fliege jetzt mit meinem Schiff in das gegnerische Raumschiff. Und 3 Minuten später macht das mein Kumpel auch. Und 3 Minuten später der nächste. Also dieses, ich sterbe dir jetzt den Heldentod. Ja. Ist irgendwie stark verbreitet. Ja. Ja, manchmal, also ich bei diesen japanischen Horrorfilmen, da habe ich dann manchmal auch das Problem, dann hast du da ein schwarzhaariges Mädchen, aber 3 Stück davon. Und stirbt davon eine, aber so ganz. Die sehen sich dann echt so ähnlich. Weiß man nicht, wie. Ist das jetzt storymäßig zu verstehen? Naja, es gab ja schon damals Hollywood 40er Jahre. Da war klar, wenn ein Film gecastet wurde und es waren 3 männliche Hauptrollen, dann mussten alle 3 Männer unterschiedliche Frisur haben und unterschiedlichen Körperbau, damit keiner auf die Idee kommt, die zu verwechseln. Naja, das ist schon gar nicht doof. Das ist auch bei Hörspielen ganz wichtig, dass, was weiß ich, Justus, Bob und Peter wirklich anders klingen. Ich hatte das noch bei Porn Wittmark lange Zeit Schwierigkeiten, 2 zu unterscheiden. Und nur weil ich es sehr intensiv und sehr oft gehört habe, kann ich die heute perfekt unterscheiden. Richtig. Da sollte man immer von vornherein drauf achten. Ganz wichtig. Und mit Leuten, die ähnlich aussehen und sterben, hatte ich, glaube ich, bei Battle Royale 2. Da sind ja auch irgendwie, wird da so eine Schulklasse auf eine Insel geschickt und die sollen sich gegenseitig umbringen. Mhm. Ja, okay, kann ich mir vorstellen, dass das problematisch ist. Und am Anfang sind es 100 gut, wenn sie am Ende auf ihre 10 Überlebenden sind, dann kannst du es auseinanderhalten. Ja. Also ich hätte so als erste Idee mit zum Beispiel Ripper Street, aber das könnte man halt problemlos mit Ripper Street ist halt viktorianische. Ach, hier, der Söldner aus Game of Thrones, yeah. Der da irgendwie der Militärarzt. Wartet bei mir. Nee, der ist nicht der Militärarzt, der ist der. Ja, ich wollte schon sagen, Deputy, der ist quasi der Mann fürs Grobe bei der Polizei, okay. So ein Inspektor unterstellt. Und dann gibt es noch den Militärarzt aus Amerika, genau. Und die drei bilden halt so eine Spezialeinheit, die H, heißt es H-Division, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube. Und die bekämpfen halt Verbrechen kurz nach den Ripper-Morden. Richtig. 6 Monate nach den Ripper-Morden. Sehr, sehr cool, aber ich denke, das könnte man problemlos mit Savage Worlds umsetzen. Man kauft sich Private Eye, hat ein bisschen Detektivkram, ganz viel Detektivinformation, holt sich dazu noch Rippers. Ja. Da, das geht dann deutlich weiter als Ripper Street, aber da kann man sich halt ein paar Werte von holen und so. Schon ist man fertig. Ja. Ja, Shadow of Rimstone hätte ich auch noch gedacht, aber das kann ich mit Old Slayhand quasi sofort nachspielen, außerdem ist es selbst ein halbes Rollenspiel, da brauche ich eigentlich gar nichts mehr machen. Muss ich mich quasi nur zwischen den Dungeons mit mir selber unterhalten, wenn ich da meine Solo-Kampagne fortsetze. Deswegen habe ich dann gedacht an Attack on Titans, weil da, das ist gar nicht so leicht umzusetzen. Und vor allen Dingen, genau da wären auch nochmal die Quellenbände interessant, weil in den Mangas bisher wird da ganz vieles angedeutet und das ist total spannend zu erfahren. Und seit Band 3 wissen die, dass da so ein beschissener Keller ist und sind immer da noch nicht hingegangen. Ich flippe jeden Band aus. Naja, aber, dass die da nicht zu diesem Keller gehen und reingucken. Bei Attack on Titans, ich meine, das ist ja gut, du, alles, was außerhalb der Mauer ist. Der Keller ist aber... Ja, der ist innen drin, aber jetzt mal anders. Alles, was jenseits der Mauer ist, ist quasi unerforscht. Das heißt, du kannst da hinbauen, was du willst. Naja, nee, die haben ja schon eine Expedition gestartet. Also, was da ist, weiß man schon ziemlich genau. Ja, aber du kannst ja noch x andere Orte einführen. Das ist ja nicht so... Nö, klar, das kannst du... Das ist ja nicht das DSA Venturien, wo du weißt... Hinter dem Dorf kommt das nächste Dorf. Man könnte sofort spielen. Aber das Spannende ist ja, also wir wissen ja zum Beispiel, dass sich manche Menschen in Titanen verwandeln können. Ach so. Und so weiter. Also es gibt da schon einige Setting-Geheimnisse, die jetzt innerhalb des Mangas aufgedeckt worden sind. Und da ist halt mal sehr interessant zu erfahren, welches Worldbuilding die eigentlich da nun genau haben. Okay. Also ich lese das auch sehr, sehr interessiert weiter. Kommt eigentlich jede Folge irgendwas Neues dazu. Was sie auch sehr geil machen, ist ja diese Werbung oder die Informationen, die von dem Ministerium für so und so immer freigegeben werden. Ja. Und man natürlich gar nicht weiß, ob die stimmen, weil das ja quasi so In-Game-Informationen sind. Das ist halt sehr, sehr... interessant, also weil auch immer das Bild, was da entsteht, das Puzzle immer neu zurechtgerückt wird und manche Teile sich anders zusammenfügen, als man das denkt. Und das machen die Bände unheimlich gut. Und deswegen wäre halt auch alleine so ein Quellenband sehr interessant. Ich überlege, ob mir noch ein Medium einfallen würde. Ich glaube, Mad Max gibt es da. Ist ein Rollspiel in Arbeit, meine ich? Nee, ein Computerspiel ist in Arbeit. Von Mad Max, da bin ich jetzt ahnungslos. Ich würde doch mit Gamma Slayer spielen. Ansonsten halt so die großen Lizenzen wie Star Wars, Star Trek, haben halt ihre Rollenspielinkarnationen. Ja, Harry Potter wurde von einigen gewünscht. Okay. Ja, Harry Potter ist ein Adoleszenzroman, reicht mir. Da gibt es jetzt aber tausend neue. Einige mit Aliens, einige mit Vampiren. Achso, der Fanroman meinst du? Nein, auch die offiziellen. Also. Ja. Nee, also gelesen habe ich den schon sehr gerne, weil was sie wirklich gut kann, ist ja sozusagen in Band 1 oder 2 eine Grundlage zu legen, was wieder Band 4 oder 5 drankommt. Das macht schon unheimlich Spaß. Ich glaube, ich bin in Band 5 hängen geblieben. Das Problem ist, ich bin nicht über die ersten 200 Seiten gekommen. Bei den ersten 100, 200 Seiten passiert meistens nichts und dann geht's los. Und dann auf den letzten 20 Seiten ist halt Drama. Ja, das ist ja auch immer dicker geworden, die Bände. Ich bin jetzt auch nicht weiter gelesen als Band 4 oder so. Das Rest habe ich halt gesehen, aber ich muss sagen, dass das Lesen schon sehr viel Spaß gemacht hat. Ja. Also das sind jetzt keine schlechten Bücher, auch nicht für Erwachsene. Das macht schon Spaß zu lesen. Außer die ersten 100 Seiten. Wo irgendwie... Ich weiß ja nicht, woran du Spaß hast beim Lesen, aber mir haben auch die Seiten dazwischen sehr viel Spaß bereitet. Man konnte sich mal gut in diese Welt einfinden. Das ist ja, die beschreibt ja wirklich sehr plastisch und. Nein, ich musste neulich dran denken. Ich habe meinem Sohn das Star Wars Rebels Magazin als Abo geholt. Und dann war jetzt im letzten Magazin eine Wasserpistole drin. Ja. Schreckliche Qualität. Wir haben heute Wasser reingemacht und bevor du abgedruckt hast. Es kam raus, aber leider nicht da, wo es sollte. Auch. Aber das meiste kam eigentlich unten rausgeflossen. Zum Glück hat er Gummistiefel an. So, und die Wasserpistole war keine Wasserpistole, sondern eine DH-17. Und Star Wars macht das ja auch, dass sie ihren Knarren, geben sie eigentlich eine Bezeichnung, sowas wie DH-17 oder ein YT-1300-Transporter, ja. Dass du immer das Gefühl hast, das ist eine bestimmte Modulbezeichnung aus einem Kontext. Und genauso hat ja J.K. Rowling, ihre Schulbücher waren irgendwie hier Flix Zauberwelten, dritte Auflage oder sowas. Du hast immer das Gefühl, das ist aus einem Kontext und es gibt was links davon und was rechts davon. Ich kann auch sehr das Rollenspiel empfehlen von Star Wars. Jetzt, da steht auch wirklich nochmal konkret drin, was weiß ich, das Nachfolgemodell ist der YT-2100, gab es auch schon bei X-Wing. Richtig. Das ist total, da war ich echt erstaunt, wie zusammenhängend und fluffig diese Welt doch ist. Ich hätte es mir wesentlich inkonsistenter vorgestellt. Da hat mich das Rollenspiel wirklich überrascht. Gut, okay, machen wir weiter mit Tag 10. Dein Lieblingsverlag. Ich habe da auf jeden Fall eine Idee, welcher das sein könnte. Die Frage, ob die deutsche oder die internationale Variante nimmst. Lieblingsverlag. Naja, sagen wir mal so, FFG hat in den letzten Jahren viele lustige Sachen gemacht. Sind aber auch so ein klassischer, gewinnorientierter amerikanischer Hersteller. Wurden ja jetzt auch übernommen von... Fusioniert war, glaube ich, die... Ja, Asmodee. Ja. Ich glaube, fusioniert war irgendwie die Aussage. Asmodee macht ja irgendwie französischer Brettspielhersteller. Ein ganz großer, viel Vertrieb, glaube ich auch. Richtig. Aber halt so, also von den Spielen, die sie hatten, war jetzt nicht so, ich sag mal, komplex, umfangreich. Aber die haben halt den starken Fuß im Einzelhandel. Mhm. So, und FFG, ich sag mal, das sind ja so eher verkopfte Spiele, ja. Wo du viel hast, auch viel zum Nachdenken. Ich weiß gar nicht, ob die Amerikaner das nicht sogar diese Richtung German Board Game nennen. Nee, es gibt Ameritrash und Eurogames. Yeah. Ameritrash ist hier Twilight Imperium mit dem ganzen Tisch voll mit Püppchen. Oder Axis and Allies war das erste große Ameritrash-Spiel. Yeah. Und dann hast du halt die Spiele wie Siedler von Catan oder hier Zug um Zug. Yeah. Das sind diese Eurogames. Und ich muss aber sagen, FFG, irgendwie nähern sich die beiden Welten bei FFG immer mehr an. Und da, wo sie es gut hinkriegen, kommt ein wirklich gutes Brettspiel raus. Ja, also ich muss sagen, von denen gibt es auch einige, die mir gut gefallen. Vor allem, ich habe mir jetzt ja im Pügel so gekauft. Ja. Am Erscheinungstag für 7 Euro Rabatt. So, gleichzeitig 5 Jahre Kaiserswerth der Spiele, gab noch tolle andere Sonderaktionen. Jedenfalls haben sie Descent 2, wir haben eine ganze Kampagne gespielt und da haben sich dann doch ein paar Unstimmigkeiten eingestellt und sie haben es halt nochmal deutlich verbessert. Mhm. Also ein Punkt ist, Spieler und Overlord sind jetzt mal abwechselnd, also ein Spieler, dann eine Gruppe des Overlord, der heißt natürlich bei Star Wars anders, der ein Spieler, dann der Overlord. Dann können jetzt Spielercharaktere theoretisch auch sterben oder zumindest aus der Mission ausscheiden. Okay. Aber da es für beide Seiten taktische Ziele gibt und es oft nicht das Ziel ist, hat man da auch gar keine Zeit zu denen. Es gibt aber eine Stufe halt verletzt, die davor ist. Okay. Das haben sie auch sehr gut gelöst, glaube ich. Und ja gut, jetzt haben sie noch zwei Modi eingeführt. Also sprich, man kann es als Skirmish spielen oder halt wie Descent. Okay. Das ist wirklich interessant und die Figuren sind wieder toll. Und von Star Wars Rebels gibt es ja auch Figuren, Command. Ich zeige sie nachher mal, sind vielleicht tatsächlich für deinen Sohn nicht schlecht. Die sind leider doppelt so groß wie Imperial Assault, aber ich habe die zufällig gesehen und dachte, na, kaufst du dir mal eine Packung, um mal zu gucken, wie die so sind. Das sind so quasi wie Plastiksoldaten. Sind das aber die, wo ich dann so eine Kugel werfe und die anderen umwerfen muss, oder... Nö, die sind so wie große Plastiksoldaten, die man so als Kinder. Ja, wir haben von Rebels die Lego-Sachen, das passt schon. Ja. Auf jeden Fall, was ich sage, FFG hatte jetzt irgendwie auch eine Präsentation über Entwicklung, Gesamtumsatz. Mhm. Der letzten, ich glaube, 7-8 Jahre war jetzt irgendwie eine Präsentation auf 4 Gencon war jetzt, glaube ich. Ja, war nicht. Und das ist exponentiell, das ist x Quadrat. Das geht irgendwie die los. Die haben vor 10 oder 15 Jahren mal als D20 Verlag angefangen. Das geht los mit deren drei Kernspielen, irgendwie Runelord oder was das war. Dann haben sie Rune Wars war, glaube ich, das erste. Richtig. Dann ging es irgendwie los. Der erste Verzehnfachung war mit, als sie mit Warhammer zusammengearbeitet haben, ja, und die ganzen Warhammer Lizenzen gehabt haben. Und dann Star Wars, X-Wing, Krabong, Rollenspiel, Krabong. Und die ganzen Brettspiele jetzt, Carbon. Und das ist wirklich x Quadrat. Ja. Das. Und dann kam halt die Idee, okay, jetzt hier Asmodee zusammen. Jetzt, wo es teuer ist, kaufen wir es. Richtig. Bevor es noch dauert, ja. Die sind echt natürlich. Und der Chef Honk ist ja hier Christian T. Petersen. Ja, ach, da wollte ich noch was erzählen gleich. Aber mit dem, du meinst mit dem Rollenspielfilm. Mit dem Fantasyfilm. Mit Midnight. Ja. Genau, das hat er tatsächlich Regie geführt, oder? Und es steht auch irgendwo FFG dran. Da kommt noch einer. Okay. Mein Lieblingsverlag, ja, ist auf jeden Fall Goodman Games. Also ich hatte ja, glaube ich, den Satz überhaupt gar nicht erst angefangen mit... Also es ist ein amerikanisches, gewinnorientiertes Unternehmen. Und wenn sie halt merken, Warhammer 3. Edition läuft nicht, dann stellen wir es ein, aber sagen es keinen 3 Jahre. Weil wir wollen die Verkäufe nicht schmälern. Ja. Also, ja gut, das ist aber relativ normal. Also, zum Beispiel die D&D4-Lizenz wurde ja auch sehr kurzfristig verloren. Das sagt Feder und Schwert natürlich auch nicht. So in 6 Monaten sind übrigens neue Verhandlungen. Müssen wir mal sehen, wie es da läuft. Müssen wir sehen. Nein, aber es ist ja, die müssen neue Sachen herstellen, um sie zu verkaufen. Sie sind ein Unternehmen. Also sie sind, haben halt ganz klar den unternehmerischen Auftrag. Ist halt nicht per se böse. Nein, das führt halt... Auch VW oder Opel macht das so. Naja, sie alle, die müssen halt auch alle paar Monate... Ich sag mal, genau, VW, wenn der VW 7 kommt, sagen die das auch nicht 3 Jahre vorher, damit keiner mehr den VW Golf 6 kauft. Richtig. Sondern die sagen das relativ kurzfristig. Vorher gibt es dann nochmal einen Relaunch mit anderen Scheinwerfern. Und eine Rolling Stones extra Lackierung. Richtig, und dann gibt es irgendwann das nächste... Der letzte wird in China abgebrannt. Ja. Ja, also... Würdest du dich jetzt mit FFG festlegen oder willst du noch auf Heidelberg umschwenken? Ich glaube, ich lege mich auf FFG fest. Das, was sie in den letzten Jahren hergestellt haben, war qualitativ hochwertig als auch spielerisch. Nicht alles, wo Warhammer 40.000 oder Warhammer Fantasy draufsteht, war wirklich toll. Aber vieles. Aber es kommen viele schöne Sachen raus. Ja. Ja, also ich habe mich auf Goodman Games deswegen festgelegt, weil ich bei den deutschen Verlegen konnte ich jetzt keinen rauspicken, da stehe ich relativ vielen positiv gegenüber. Bei Goodman Games, die haben einfach nicht nur viele tolle Produktlinien, ich hatte viel Spaß mit deren Produkten, sind auch einige der wenigen Sachen, die ich mal auf Englisch kaufe, weil es einfach toll und anders ist. Ja. Und wir haben auch mal ein langes, ausführliches Interview mit denen gemacht, ich zusammen mit Agame. ja, das sind einfach nette Leute hier, den Harley Stroh, den, wenn ich was zu Goodman Games schreibe oder Dungeon Crawl Classics oder so, dann meistens kommt dann immer auch so ein Harley Stroh, so, hey, danke, dass du darüber berichtest oder so. Das ist cool. Frage 11, Tage 11. Dein liebster Rollenspielautor. Wird es Christian T. Peterson werden? Ne, der ist ja kein Autor, soweit ich weiß. Der ist eigentlich nur Herausgeber. Eigentlich nur. Achso, ja, ich also, glaube, das ist aber der meistgenannte Name bei Warhammer, glaube ich. Naja, weil bei einigen, bei, ich glaube, beim Grundregelwerk und bei einigen Abenteuern steht gar nicht der Autor des Abenteuers drin, so, sondern es steht nur der Herausgeber. Ja. Bei Ein Sturm zieht auf standen aber, glaube ich, ein paar Leute, die daran geschrieben haben, aber als Referenz hatte ich halt nur den Herausgeber. Ja, okay. Und beim wissenschaftlichen Zitieren habe ich ja gelernt, wenn ich irgendwie keinen Einzelautor habe, nehme ich den Herausgeber. Wie heißt denn der beste Autor von Warhammer ever? War das nicht Graham Davis? Da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht aus. Ich meine, das war der bloggt auch noch und der hatte damals, der hat ja dann auch am neuen Der Feind im Innern mitgeschrieben. Dann hat er zwischendurch ein kleinere Sachen geschrieben für die dritte Edition und ich meine, das war aber der Tod auf dem Reich zu größten Teilen zu verantworten hatte. Tod auf dem Reich oder Tod neben dem Reich? Wenn man zu Fuß geht, tot neben dem Reich. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie die Namen durcheinander bringe. Ich meine, das war Graham Davis. Deshalb, als wir heute im Abenteuer, gab es ja die Stelle, die vom Chaos verseucht war, mit dem Wasser, was verkehrt herumläuft. Das ist eigentlich aus einem alten 1. Edition Doomstorm-Abenteuer. Und da gab es aber auch den Mechanismus. Umso intelligenter die Charaktere sind, umso schädlicher ist das für ihren Verstand. Weil sie ganz genau wissen, dass die Gesetze der Physik gebrochen werden. Für mich war es auch schädlich. Naja, für so einen Typen, der sowieso nicht weiß, wie es richtig ist, der nimmt es halt hin, wie es ist. Wie ich schon sagte, hey, das Wasser fließt den Berg rauf. Ja, irgendwie muss es doch darüber kommen. Richtig. Naja, gut. Also wie gesagt, er hat halt zweite Edition Sachen gemacht, jetzt für die dritte Edition kleinere Sachen. Er hat auch eine eigene Seite, einen eigenen Blog, wo er auch geschrieben hat, dass er halt x Jahre lang halt auch für Rollenspiele geschrieben hat, aber auch ganz viel im amerikanischen Heimlehrermarkt Sachen veröffentlicht hat. Weil dieses Homeschooling ist da ja so eine Marktgeschichte und dann müssen alle, schreiben sie halt alle paar Jahre neue Übungshefte und Aufgabenhefte und damit lässt sich wohl Geld machen. Hm. Auf jeden Fall wesentlich mehr als vom Beruf Rollenspielautor zu leben. Hm. Also so wie du. Das interessante Marktlücke. Das Tagesgeld wird mit dem deutschen Schulsystem verdient. Hm. Und dann für Rollenspiele verjubelt. Richtig. Des Nächtens, natürlich. Des Nächtens kommt dann der Rollenspieler raus. Ja, also ich habe eine deutsche oder eine deutschsprachige Nennung und eine internationale, nämlich Alexander Schiel von Ace of Dice. Der macht unter anderem Destiny. Ja. Und ja, wir hatten neulich Destiny Beginners mal Probe gespielt, aber ich kenne ja auch an der anderen Sachen, Destiny Dungeon, Destiny Space habe ich neulich gelesen. Und was mir an ihm gefällt, zum einen, er macht wirklich gute, knackige, kurze Abenteuer, die fast in so einem One-Page-Stil sind. Mir sehr gut gefallen. Mhm. Und zum anderen, er kann Regeln designen. Allein was aus seinem Destiny-System basiert ja auf 2W6, was in da verschiedenen Mechanismen rausholt, die auch alle Sinn machen, das ist schon ganz erstaunlich. Und wie er dann auch graduell zu Destiny Beginners und Destiny Space bzw. Destiny Dungeon abstuft oder halt Destiny Dungeon auch oldschoolig macht, der kann halt Regeln designen. Und das können halt viele deutsche Autoren nicht, muss man mal so klar sagen. Ja, und deutschsprachig, weil er ist ja Österreicher. So, ich weiß gar nicht, da bin ich mir gar nicht sicher, ob er Österreicher ist. Jedenfalls lebt er in Österreich. Ah, doch, der hat einen Wiener Dialekt, der muss auch Österreicher sein. Ganz hundertprozentig sicher bin ich mir aber nicht. Bleiben wir bei deutschsprachig. Ja, und international mit interessanterweise fast denselben Qualitäten, wenn auch anders, würde ich James Edward Reggie, den vierten, mehr sehen. Oh Mann, ey. Von Levitation of the Flame Princess. Ja, Levitation of the Flame Princess. Welches ja quasi das erste OSR 2.0 Spiel ist, oder zumindest das erste große OSR 2.0 Spiel. Ab 18. Oft ab 18. Ja, irgendwer schrieb auch, hat ihn auch genannt und geschrieben, dass er es schade findet, dass er halt sein Talent dafür verwendet, ab 18 er Schund zu machen. was auch teilweise stimmen mag. Also bei Lamentation of the Flame Princess finde ich ein sehr starkes System, weil es halt wirklich erstmals zeigt, nicht diesen Klongedanken der normalen OSR, sondern wie würde sich das Spiel fortentwickeln, ja, Und das, da hat mich die Regelvision, die er hatte, durchaus beeindruckt. Auch die tolle Welt hat mich auch beeindruckt, aber halt neben daneben, dass er halt die Regeln wieder toll machen kann, hat er auch noch das Talent, überraschende und gute Abenteuer zu schreiben, auch gut zu präsentieren. Also das sind also quasi ähnliche Qualitäten, wenn auch anders. Jo. Was war denn sein vorletztes Werk? Better Than Any Man? Ja. Ja, du hast natürlich dann auch teilweise, wir hatten, glaube ich, das eine Ding ja beide gecrowdfunded. Da waren ja, also da habe ich dann zu der Zeit Namenlose Mächte gespielt, was ja jetzt dieses ab 18 Abenteuer ist. Ah, ja. Da habe ich mal dem Spielleiter ein paar Bilder aus dem, da wird einem ja doch ganz anders. Also, nee, also da sind schon Bilder drin, wo man sagt, ja, okay, ich verstehe, warum dieses Produkt ab 18 ist. Das Produkt ab 18 liegt immer noch in seinem Umschlag bei mir im Regal. Das habe ich noch nicht ausgepackt. Ja, da mache ich auch was gefasst. Nee, ich habe damals die PDF mir angeschaut, ja, okay. Das hat mir gereicht. Das war wie damals Warhammer Quellbände erste Edition zu Reiche des Chaos, wo da nicht einfach ein Chaos-Mutant war, so ein großer Typ mit einem Tierkopf, sondern wirklich Scheiße, die aus dem Kinderkörper rauskommt und das Ding dann noch lebt und man sich überlegen muss, okay, der Oberkörper ist ein Baby, der Unterkörper ist eine riesige Spinne, was machst du jetzt draus? Also das ist Freakshow und das ist auch moralisch eine Entscheidung, was du da machen musst. Hier, dritte Edition, gut, da triffst du Mutanten, da triffst du den Tiermenschen, hey. Mhm. Da wird dir quasi die moralische Entscheidung wird dir quasi weich gekaut vorweggenommen. Ja. Nicht so. Ich bin jetzt sehr gespannt hier, was mit dem Hexer ist. Das wird der Hexe, ja. Gut. Tag 12, deine Lieblingsrollenspiel-Illustration. Kannst du, ich werde darauf verlinken wahrscheinlich, wenn ich sie finde. Oder wenn du mir den Link schickst. Naja, sagen wir mal so, Warhammer 3. Edition, da waren, es war schon immer, dass Warhammer-Produkte eigentlich überladen sind an Bildern, um dich in die Stimmung zu bringen. Aber erst im Prinzip, als sie es mir eingestellt haben, habe ich gemerkt, dass viele von den Bildern innerhalb der Publikation neue Bilder waren, ja, die wirklich für das Produkt erstellt wurden und oder für die Warhammer-Linie von FFG erstellt wurden, die ihr danach in Discourse wiedergefunden hast, in dem Warhammer Fantasy Battlespiel. Ja, dass sie Bilder öfter verwenden. Das oder zum Beispiel hier für die Star Wars Serie haben sie ja Bilder für X-Wing benutzt. Die haben sie für Imperial Assault auch, da habe ich auch einiges wiedererkannt. Richtig. Und jetzt, was sie aber sehr stark, also ich habe ja das Grundregelwerk lizenziert vom Rollenspiel. Da sind über 50 verschiedene Illustratoren. Ja. Trotzdem, der Stil ist durchgehend, sieht da einheitlich aus. Ich fand das so scharf für hier Zeitalter der Rebellion. Da ist vorne auf dem Cover einmal Luke Skywalker in seiner Fliegerklamotte, ja, und Prinzessin Leia, wo vorne wie so das Knie aus ihrem weißen Klamotte rausblitzt. Und das Bild ist von 2014 und das sieht aus wie 1979. Mhm. Also die Figuren, die Personen, als wäre das quasi damals aufgenommen worden. Ja. Das hat einen doch Back to the Future geschickt. Genau, also da ist nicht schade, oder da das so ein hohes Niveau ist finde ich es noch nicht schade, wenn sie es mehrmals verwenden. Also, ich habe irgendwann mal hier mit Mario Trund, also auch DSA, also für Pathfinder und DSA verantwortlich war. Da war ich auch noch in der Pathfinder-Redaktion und dann so, ja, und Layout und bla. Und er hat sich halt super gefreut, dass Paizo so tolle, farbige Sachen macht. Der hat gesagt, die können das auf Deutsch sich gar nicht leisten, das für DSA einzukaufen. Und so finde ich eine Kostenteilung über verschiedene Produktlinien auf jeden Fall okay. Ja. Ich setze mal in Klammern auf, Splittermond zeigt, dass es doch geht, Klammern zu. Sage ich auch noch schnell meine Lieblingsillustration. Ich habe hier ein schönes winterliches Bild von Larry Elmore rausgesucht, was auch bei mir an der Wand hängt. Also nicht hier, sondern in meinem Kinderzimmer sozusagen, weil ich das jahrelang an der Wand hängen. Und genau, da hat Amigo mal 6 Rollenspielposter gemacht. Ich meine, das hier war auch dabei. Auf jeden Fall eins seiner. Also gerade so Winterlandschaft finde ich total. Soll ich jetzt einen Künstler raussuchen oder meine liebste Illustration raussuchen? Also tatsächlich ist nach einer Illustration gefragt. Wenn du jetzt einen Künstler nennst, darfst du das natürlich auch machen. Ich habe eine Illustration, ich habe einen Künstler, wenn mir dann nur einfällt. Das muss aber einen Link hier mal hinterher schicken. Es gab das Brettspiel von Games Workshop und zwar Manowar. Das war so ein Seebrettspiel mit Schiffen. Ja, ja. Und da gab es für die Grundbox war das so ein Bild, da war irgendwie links eine Barke, wo lauter Orks drauf sind, und rechts kam eine kleinere Barke mit lauter Zwergen, die sich bereit machen, darauf zu stürmen. Also original Warhammer Fantasy Zwerge mit Kanonen und alles. Und das kleine Floß, was die Zwerge hatten, hatte auch diesen Wikingerkopf vorne dran, also dieses Drachenmaul. Ja. Und im Hintergrund ging halt die Hölle ab. Und das Ding ist im Originalen Aquarell, irgendwie Acryl, und so ein komisches Acryl-Aquarell. Ich habe die Beschreibung nicht ganz genau verstanden. Auf, ich glaube, 60x90. Und das wird auf der Seite des Künstlers noch zum Kauf angeboten. Mhm. Das Original. Ja. Rechte liegen natürlich bei Games Workshop, aber das Original. Ich glaube, es lag nur bei schlappen 5.000 Pfund. Mein Ziel war irgendwann, wenn ich mal im Lotto gewinne, dann hole ich mir das. Und dann habe ich hier das Original Manowar-Cover bei mir. Das sind nicht nur Manowar-CDs, sondern auch das Manowar Seekriegsbrettspiel-Cover. Richtig. Ja, cool. Kannst ja Link schicken. Ich überlege, wer der Künstler war. Das war so Games Workshop 90-95. Der hat doch damals das Hochelfen-Armee-Buch gemacht und viele von den Illustrationen, die für mich halt Warhammer geprägt haben. Mhm. Gut, machen wir Tag 13 weiter. Dein Lieblings-Rollenspiel-Podcast. Okay, wir sind ja leicht vorbelastet. Aber ich höre ja durchaus sämtliche deutschsprachigen Rollenspiel-Podcasts. Ich habe leider in letzter Zeit die letzten 3, 4, 5 Folgen von allen Podcasts nicht mehr gehört. Die wurden alle auf meinen Phone runtergeladen, aber dann nicht angehört. Zeitmangel. Wow. Meistens, wenn ich jetzt morgens zur Arbeit oder zurückfahre, lade ich mir auf meinem Handy halt irgendwelche Soundtracks oder so runter von YouTube. Ja. Um mich halt in Zwergenstimmung zu bringen oder Elfenstimmung oder. Ja, dich in Elfenstimmung muss ich auch mal einlegen. Nein, ich habe ja mein Zwergen-Event, jetzt habe ich überlegt, ich mache auch mal ein Elfen-Event. Und jetzt habe ich mir die ganzen Elfen-Soundtracks und alles runtergeladen. Wenn ich wusste, das Online-Rollenspiel ist doch schädlich und ich hätte mir doch keine Flatrate holen sollen. Auf jeden Fall, es gibt mehr Sachen zu Zwergen als zu Elfen. Wobei Elfen hast du auch diese ganze One Hour of hier Celtic irgendwas. Und meine Freundin hat mich ganz komisch angeguckt, als da die ganze Zeit diese ätherischen Klimperklempers. Bis mein Sohn dann meinte, mach mal wieder Zwergenmusik an. Und meinte ich, jawohl. Da ist auf jeden Fall immer ein Amboss und ein Hammer dabei. Jawohl. Da weiß auf jeden Fall, wie der Takt ist. Gut, ich habe bei den Lieblingsrollenspiel-Podcasts 3 Favoriten. Ja. Du könntest ja kurz sagen, was du davon hältst, wenn du sie jeweils gehört hast. Das ist zum einen natürlich die allerersten am Markt ausgespielt. Ja. Höre ich sehr gerne, nicht nur, weil sie quasi halt die ersten sind. Gab zwar vorher schon das Rollenspielradio, was ich auch sehr gerne gehört habe, aber das Konzept war halt doch anders. Sie machen das halt sehr persönlich. Ja. Es gibt jetzt mit der neuen Aufteilung, die Nachrichtensendung finde ich immer sehr unterhaltsam. Das, was im Rollenspielmarkt ist, habe ich zwar meistens schon gehört oder das kommt von meiner Website, aber ja, sie ist jedenfalls ab und an dabei. Also ab und an gibt es auch mal tatsächliche News, von denen ich noch nichts gehört habe, aber dadurch, wenn du dich halt bei Google Plus in den 2 größten Internetforen und selber Nachrichtenblog machst, dann darf man ja schon erwarten, dass man schon mal davon gehört haben könnte. Gut, aber dann haben sie, finde ich halt trotzdem sehr sympathisch und gerade das angeliebte Format habe ich halt auch sehr gerne. Weil, das sind immer schon, weiß ich, auf welche Fernsehserien ich mich in 2 Jahren freuen kann, wenn sie dann auch auf Deutsch verfügbar sind. Aber ja, ich habe auch schon den einen oder anderen Tipp mitgenommen. Ich habe damals, glaube ich, da meinen ersten Manga gelesen, nämlich Blame, ein Tipp von Roland, der gerade aktuell ausgeschieden ist. Ja, und sonst nehme ich da mal gerne mal Tipps mit. Da machen auch Themenepisoden, die finde ich auch mal gut. Auf die Babylon 5 Episode hin habe ich mal tatsächlich die Staffel am Stück geguckt. Die 5, also die ersten 4 Staffeln von den 5 habe ich am Stück geguckt. Die schließen das ja eigentlich auch ab. Das war auch sehr spannend. Doch ein Stück Fernsehgeschichte, was man gesehen haben sollte. Ja, die habe ich so. Zu Babylon 5 kann ich eine Mini-Story erzählen. Ja. Ich habe damals Ausbildung gemacht bei einem IT-Supporter hier in Wolfsburg-Gifhorn. Und dann war immer so Weihnachtsfeier und der Geschäftsführer von der 200 Leute, damals 200 Leute, inzwischen sind es glaube ich fast 2000, war ein bekennender Babylon 5 Fan. Ja. Und ich musste aber irgendwie als angetrunkener Auszubildender bei der Weihnachtsfeier quasi durch den Raum brüllend ihm versuchen klarzumachen, dass Babylon 5 der größte Scheiß ist, der jemals hergestellt wurde. Zum Glück hat mir einer der anderen Auszubildenden unterm Tisch das Knie so weit zusammengedrückt, dass ich nicht mehr sprechen konnte, bis ich dann auch nicht mehr gesprochen habe. Ja, sehr schön. Die hat mich echt 3-mal rauswerfen müssen während der Ausbildung. Trotzdem was aus sie geworden. Sehr schön. System Matters. Ja. Habe ich als nächstes. Höre ich jedenfalls sehr gern. Daniel ist auch extrem aktiv. Ja. Machen halt, also erstens sehr schön, dass die drei relativ kontrovers oft diskutieren. Mhm. Weil sie tatsächlich, glaube ich, unterschiedlich, also sie mögen schon eine Richtung, wie sie spielen auch oft miteinander, aber trotzdem mögen sie verschiedene Bereiche von Rollenspielen. Richtig. Ja, haben sich dann ja auch oft einen theoretischen oder praktischen Thema gesucht, irgendwelche Thesen von John Wick oder sonst was. Das ist immer ganz interessant. Also meistens möchte ich sagen, würde ich zwar zweieinhalb Meinungen würde ich so nie anwenden, aber ich kann da zumindest Interessantes für mich rausziehen eigentlich immer. Ja. Ja, und auch das Vorgeplänkel mit, was hast du letzte Woche gemacht? Also ich persönlich mag sowas. Kann ich immer was an Tipps rausziehen oder mal eine andere Meinung hören. Du bist jetzt aber bei System Matters und nicht bei Dorpcast. Ja, System Matters macht ja auch... ich weiß nicht, wie sie das nennen. Nennen sie das nicht? Was? Also Dorpcast ist Medienrundschau. Ja, oder genau. Medienschau. Ja, und System Matters macht auch mal am Anfang, was hast du letztens gemacht? Mhm. Ich weiß jetzt, letzte Woche, bis vom letzten Mal, keine Ahnung, wie sie das mittlerweile nennen. Wobei, richtig, sie wollen das jetzt auch trennen. Das kommt aber erst zunächst raus. Okay. Bis jetzt hatten sie eigentlich immer vorweg so 10, 20 Minuten Geplänkel. So, ich habe jetzt hier das Computerspiel, Brettspiel oder sonst was gemacht. Nein. So, jawohl, genau. Der Dorpcast sind natürlich auch die Dritten, die natürlich sich dadurch auszeichnen, dass beide im Herzen der Szene angesiedelt sind und Scorp sogar quasi an der Quelle sitzt. An der Quelle sitzt und der gut Thomas im Prinzip genauso bloß halt als Freelancer für verschiedene Verlege arbeitet. Aber von daher halt doch in Sachen Einblick haben, die man oft von außen so nicht sieht. Also ich zum Beispiel habe mir damals gedacht, Pathfinder Redax-Team. Ich habe gesagt, ja gut, ich könnte da mal Lektorat, bla. War denn auch relativ erfolgreich über die Jahre, aber habe das eigentlich hauptsächlich auch gemacht, weil ich mal einfach Einblick nehmen wollte, wie funktioniert denn das? Ja. Und als Ulysses angefangen hat mit Übersetzungsarbeit, haben die, glaube ich, auch gesagt, wie funktioniert denn das? Dass sie so nach 2 Jahren rausgefunden haben. Also da musste sich die Struktur noch sehr viel selbst bilden. Aber davon abgesehen ist das halt sehr interessant, auch wenn sie mal die Kosten aufschlüsseln oder so. Also, ja, das war, wenn sie dann irgendwelchen jungen Autoren gesagt haben, 1500 Auflage, du spinnst ja wohl. Sei mal froh, wenn du 150 verkauft kriegst. Ja, das ist wirklich so, wenn du, ich möchte jetzt nicht sagen, mit welchem Rollenspiel, aber auch mit diversen, ich sag mal, Fan-Autoren zu tun oder die ihr eigenes Rollenspiel, wir wollen da vielleicht 3000 Stück von machen oder so. 3000 Stück, das ist jetzt größer als die erste Auflage von Pathfinder. Also, das schwierig. Selbst 300 wird schwierig. Ja, also das ist schon einfach mal sehr schön. Und ich habe auch irgendwann mal, hatte Scorp Zahlen genannt, die hatte ich auch noch mal rausgeschrieben und einen Artikel draus gebaut. Der wurde auch oft so abgerufen. Also das interessiert die Leute einfach. Gibt auch, also das ist ja dieser Thema mit dir auch selbst Self-Publishing. Vor allem, wenn es auch darum geht, du willst, dass das Buch gelistet wird, du brauchst eine ISBN-Nummer. Ja. Und da gibt es aber auch X und ein E-Book-Verlag, wo du dich irgendwie anmeldest. Das ist ja irgendwie, wenn du quasi eine ISBN-Anmeldung losschickst, dann musst du irgendwie 80 Euro zahlen. Ja. Und dann ist aber fast egal, ob du 10, 15 oder 20 Bücher anmeldest. Das staffelt sich dann irgendwie dahin, kommen da nur ein paar Cent drauf. Und so kannst du dann auch dein E-Book halt dich bei so einem E-Book-Verlag anmelden. Und die helfen dir dann, das in die richtigen Formate zu bringen und machen dann auch für ein paar schmale Euro da auch einen ISBN-Nummer-Antrag. Ja. Das sind halt auch diese ganzen Self-Publishing-Geschichten. Ja, geben sie ja durchaus auch dafür interessante Tipps. Richtig. Gut, ja. Das zu den Lieblingspodcasts. Jetzt wird es interessant. Dein Lieblingsrollenspielzubehör an Tag 14. Mein Lieblingsrollenspielzubehör. Ich sag dir erstmal meins. Ich habe die Flipmat gewählt. Mhm. Weil das nochmal für mich die Revolution der Battlemap ist. Weil meine erste Battlemap... du hast sie kennengelernt. Die Farbe geht irgendwann nicht mehr runter. Rot brennt sich ein. Sie ist immer relativ groß. Klar ist sie flexibel, aber halt unhandlich. Die Flipmat hingegen, kriegst du die Farbe auch noch nach 2 Monaten ab, wenn du dich gerade mit Permanentmarker gemalt hast. Der soll angeblich theoretisch auch wieder runtergehen, das habe ich aber tatsächlich noch nicht experimentell erprobt. Okay. Du hast oft halt eine neutrale und eine Customized-Seite, also quasi eine mit Hintergrund Dungeon oder irgendein Thema, oder beide Seiten mit Thema, wenn du das willst. Man kann da so viel drauf malen, wie man will. Und sie ist halt relativ groß, halt 9x A4 ungefähr. Und wenn du zusammenklappst, noch halt A4 groß, relativ dünn, kannst du überall mitnehmen. Super. Also ich muss fast sagen, mein liebstes Tool oder Gegenstand ist das Mikrofon. Weil das Mikrofon mich und gefühlt auch meine Mitspieler dazu anhält, sich mal auf das Geschehene zu konzentrieren. Und keiner auf die Idee kommt, jetzt mal zwischendurch anzufangen zu erzählen, was er letzte Woche im Fernsehen geguckt hat. Das ist in der Tat eine interessante Antwort. Das würde ich mir in so mancher Runde auch wünschen, wobei ich tatsächlich sehr oder größtenteils disziplinierte Runden habe. Also da, wo ich zurzeit spielleite, da sind wir auch 99% der Zeit, die wir spielen, auch in-game. Klar bestellen wir dann auch mal was, machen dann eine Pause, aber dann spielen wir auch wieder. Es mag daran liegen, dass die Spieler alle durchgehend ungefähr 10 Jahre jünger sind als ich, die dann auch Bock haben zu spielen. Klar frage ich dann vorher auch mal, ne, wie sieht es im Studium aus oder was macht der Nebenjob oder sonst was. Aber wenn wir spielen, dann spielen wir. Die sind da echt in-game drin. Dann habe ich auch mal eine andere Runde gehabt, die war echt labrig. Da hätte so ein Mikrofon geholfen. Und wo du das gerade sagst, was ich extrem nützlich fand, als ich, wir durften ja auch mal für euch Warhammer 3 spielen. Richtig. Und dann kam aber der Folgetermin nicht zustande. Und hat dann hier nicht geklappt, da nicht geklappt. Jedenfalls war es extrem nützlich, sich nochmal anzuhören, was vorher passiert ist eigentlich genau. Ja. Um, was weiß ich, hatte der zum Beispiel, damit ihr nicht merkt, wer ist jetzt wichtig, wer nicht, haben ja alle auch von mir gleichwertige Namen gekriegt. Richtig. Und dann im Nachhinein, nach 3 Wochen noch zu wissen, wer war das denn jetzt richtig eigentlich? Das hat man jetzt vielleicht aufgeschrieben, wenn man es halt nochmal direkt gehört hat. Dann so, okay, dann war es halt wieder drin, man konnte sich nochmal aufschreiben. Das war echt ganz nützlich in der Vorbereitung. Und da ich es auch 2-mal oder sogar 3-mal vorbereitet habe, habe ich das jedes Mal wieder neu zu schätzen gelernt. Jawohl. Ich weiß nicht, hörst du es auch zur Vorbereitung zum anderen? Also wenn du jetzt nächstes Mal spielleitest, wirst du denn... Ich nehme es mir immer vor und ich schaff's dann zeitlich okay. nicht. Aber du machst auch immer Notizen noch danach, oder? Ich hätte mir nach dem letzten Mal Notizen machen sollen, weil ich glaube, der eine Spieler meinte ja, irgendwie hatten wir den nicht das letzte Mal ins Boot gelegt. Und ich glaube wirklich, wir hatten ihn ins Boot gelegt. Aber ohne Spielleiterautorität einzubüßen, hätte ich nicht Ja sagen können. Ja gut, da war es dann auch schon 15 Minuten da. Er hätte das gleich gesagt, dann hätte man ja noch was machen können. Aber so war jetzt auch ein relativ unwichtiges Detail. War ja nicht so, dass es da um Leben und Tod ging, sage ich mal. Richtig. Na ja, gut, für, ich wollte gerade sagen, für ihn schon. Nee, das finde ich auch nicht. Für Thomas wahrscheinlich schon. Ja. Ja, also das ist eine interessante Antwort, aber das ist auch gar nicht falsch. Ich meine, wir haben jetzt, ich glaube, 57 Folgen aufgenommen und veröffentlicht habe ich, wie viel? 8, 9, 11? Also ich komme eigentlich, das Aufnehmen ist einfach. Ja. Das Nachbearbeiten, das ist langwierig. Aber ich glaube, ich nehme mir da auch ein bisschen jetzt demnächst den Aufwand, weil ich hatte es, dass ich pro Folge immer geguckt habe, wer taucht in der Folge auf, der muss dann im Vorspann stehen. Und neulich habe ich mal wieder mit meiner besseren Hälfte die erste Staffel von Fackeln im Sturm gesehen. Und das machen die da nicht. Da kommt am Anfang der Serienvorspann und da stehen alle Namen drin von den Leuten, von denen vielleicht einer mal in Folge 6 auftaucht. Ja. Die steht immer im Vorspann über alle 6 Teile. Ich würde mir an deiner Stelle auch nicht die Mühe machen. Also machst du ja teilweise echt extreme Mühe. Ich habe ja schon damals gesagt, als du auf die gekommen bist, hey, wir können ja wichtige NSCs durch Hörspielsprecher ersetzen, sagte ich schon, ja, aber der Aufwand, bedenke ihn. Ja, der Aufwand... Du darfst mir jetzt noch ganz schnell recht geben, dann müssen ja, wir halt zur nächsten Frage kommen. Ich kann dir recht geben. Und es tut mir auch leid, dass die Leute, die die Sachen aufgenommen haben, sie auch aufgenommen haben. Ja, aber das ist natürlich extrem aufwendig, wenn du an verschiedene Stellen was reinschneiden musst und so weiter. Das ist ja... Also ich weiß, wir haben einmal hier für unseren Podcast per Skype aufgenommen. Per Skype, ja doch. Und das Zusammenschnippeln von dem Scheiß hat schon extrem lange gedauert. Ja. Und ich möchte nicht wissen, wenn das ein Produkt ist, wo du dann noch viel mehr Leute, und da musst du noch viel, viel mehr friemeln. Also. Ja. Und dann hast du es eventuell noch, dass sie zwar das Richtige sagen, aber in einer anderen Stimmung rüberkommen, wo der Hintergrund plötzlich weg ist. Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch noch vielleicht gar nicht so gut kommt. Ja. Also, das kommt dann auch noch dazu. Gut, aber... Weniger Schnickschnack, schnellere Veröffentlichung. Genau. Da würde ich auch beipflichten. Kommen wir zu Tag 15 der letzten Frage für heute, würde ich sagen. Nämlich deine längste Kampagne. Richtig. Warhammer, das war's. Warhammer, dritte Edition. Wir haben vorhin nochmal nachgeschaut. August 2012 ging's los. Mhm. Also wir hatten ja vorher mal eine Testrunde mit dir, dem Agame von In the Shadow of a Die und Bangrim, der auch Beiträge in der Greifenklaue-Blog geschrieben hat. Ja, Podcast auch ab und an dabei. Richtig. Er hatte auch damals, glaube ich, hier James Edward Raggi Interview gemacht. Richtig, genau. Ja, mit denen, mit euch drei eine Pro-Runde gemacht. Vorher hatte ich halt mit irgendwelchen Arbeitskollegen gespielt. Aber Olaf war auch schon dabei, ne, oder? In der Proberunde, ja. Nicht mit den Arbeitskollegen? Doch, stimmt. Meine doch auch, ne? Bei den Arbeitskollegen auch. Da war ich nur ganz enttäuscht, dass ich keinen Platz ergattert hatte. Da war Olaf da, dann noch hier T-Zeit. T-Zeit, ah, ja. Der jetzt auch bei der 40k-Runde dabei war. Jawohl, ja, der war vorher mit mir Pathfinder dann noch gespielt. Ja. Auf jeden Fall, dann hatten wir das angefangen und Zielsetzung war aber auch gleich mit Mikro und Action. Ja. Ja, also ich, wenn ich nochmal ganz kurz einwerfen darf, ich finde, man kann das ja schlecht auch an der Länge festmachen, an Jahren. Also ich habe bestimmt längere Kampagnen, aber weniger intensive Kampagnen. Weil anfangs haben wir es auch geschafft, dass wir uns wöchentlich oder zumindest alle zwei Wochen immer getroffen haben. Und wir sind ja jetzt auch heute, du kannst ja relativ gut nachvollziehen. Was hast du gesagt vorhin? 60 Folgen? Müssten wir jetzt ungefähr sagen. Das könnte sogar mehr sein. Okay, man kann es nicht ganz genau in den Erfahrungspunkten sagen, aber ich habe ja schon fast 40 Erfahrungspunkte. Ab 10 gab es nur noch halbe Erfahrungspunkte. Richtig, aber am Ende. Ab und an gab es extra Erfahrungspunkte, richtig. Aber trotzdem, plus die Sessions, die ich geleitet habe, müssten das eigentlich locker schon 60 sein. Ne, ich habe ja eine Excel-Tapete, wo ich die Folgen fortlaufend nummeriere. Ja. Und ich meine, es müsste jetzt 58, 59 sein. Okay, wobei. Manchmal. Was ich jetzt nicht bedacht habe, dass wir manchmal auch zwei hintereinander aufnehmen oder drei. Das sind aber dann einzelne Folgen. Und also Folge war jetzt immer so meistens 2 Stunden, an den Wochenendterminen manchmal noch so eine 1-Stunden-Folge. Ja. Aber 58 Sessions ist schon eine Hausnummer. Mal 1,5 Stunden oder mal 2 Stunden teilweise. Oder wir haben jetzt zum Beispiel auch jetzt nach etwa einem Jahr durch unsere Sunlight Skies-Kampagne. Die haben wir halt teilweise wöchentlich gespielt, immer nach Feierabend. Mhm. Bin auch froh, dass jetzt demnächst durch ist, aber gut, das ist halt... Andere haben halt Spielnaturen, also 13 Jahre oder so, hatte der Ron von Sister Matters irgendwann mal berichtet letzten Monat. Mit Star Wars Relics hat er das genannt. Okay. Auch mit immer wechselnden Spielern und so weiter und so weiter. Ja, also ich finde, es kommt halt nicht nur auf die Länge an, sondern auch natürlich auf die Intensität der Kampagne. Nee, wir hatten ja, also ursprünglich hatte ich ja mal die Idee, was soll in der Kampagne passieren? Konzentriert sich das auf Reikdorf und die viele der Abenteuer spielen ja dann in der Umgebung. Ja, so aber mit 20 Sessions. Ja, aber die Sache ist die... nee, das war Stromdorf, was ich gerade meine. Ich nehme es wieder zurück. Stromdorf, aber in Reikdorf und Umgebung ist halt diese ganze Story um hier Richard von Aschaffenburg. Ja. Und da gibt es halt noch x andere Abenteuer aus der dritten Edition, die halt irgendwie durch ihn oder mit ihm oder in der Umgebung spielen. Und das Problem ist, wenn ich mal irgendwie 3 Tage Zeit habe, habe ich eine ganz andere super Idee. Ja, ja, das stimmt. Hat dann aber auch, daran merkt man dann aber, dass ich wieder stark motiviert bin. Richtig. Ja, das ist auch sehr angenehm. Du gehörst aber nicht zu extrem stark motivierten Spielern. Es gibt halt andere Spieler, die fallen auch zwischendurch mal ins Tief. Gibt es zum Beispiel auch bei mir manchmal. Ja, bei mir war es jetzt, also bei uns war es jetzt von November bis jetzt Februar. Genau, und dann bist du auch wieder extrem stark drin. Also zum Beispiel nach sehr langen Pause hatte ich auch nicht mehr so richtig lange Bock, wo ich dann selber Spiel leiten durfte, habe dann aber während des Spiels quasi auch wieder Motivation gefressen, hat es dann doch wieder viel Spaß gemacht. Ist auch manchmal so. Also meistens, wenn entweder was für Warhammer rauskommt oder irgendwas mit Zwergen rauskommt, dann geht's los. Ja, na, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und ich finde, also ich spiele heutzutage gar nicht mehr so gerne extrem lange Kampagnen. Bei Warhammer gibt es ja jetzt ja auch nicht das übergreifende Kampagnenthema per se, sage ich mal. Richtig. Also da wechselt ja quasi die Abenteuer auch mal ein bisschen. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. So diese Art Kampagne hatte ich auch zum Beispiel mal bei Dungeon Crawl Classics, dass wir einfach tolle Einzelabenteuer aneinandergereiht haben. Natürlich immer ein bisschen schon so storymäßig versehen, dass die miteinander zu tun hatten, ganz klar. Aber also per se sind das erstmal Einzelkaufabenteuer gewesen, die nichts miteinander zu tun hatten. Richtig. Ja, und so ein Abenteuerfahrt, klar, kann man die mal anspielen, aber ich sag mal, 90% geht das doch in die Hose. Entweder aus Outgame-Gründen, ob sie jetzt die Gruppe nicht versteht, auseinanderlebt, irgendwer woanders arbeitet, andere Arbeitszeiten hat. Ne? Ich meine, die Sache ist ja die, es ist ja keine Serie, wo der Hauptdarsteller zwischen Staffel 1 und Staffel 7 gesetzt ist, dass der da ist. Und wenn der nicht da ist, wird der halt durch einen anderen Schauspieler gespielt. In der Rollenspielrunde ist es, wenn es ein anderer Spieler ist, hat auch einen anderen Charakter. Richtig. Und deshalb haben wir jetzt ja schwarz den Glücksfall, dass der Slayer Gotri ab Folge 1 bis jetzt noch am Leben ist. Das ist kein Glücksfall, das ist Können des Spielers. Das ist Können des Spielers. Gotri ist aber schon so manchmal Gevatter Mor von der Schippe gesprungen. Ja, sicher, klar. Könnte manchmal auch Glück dazu. Aber ich sag mal, für mich ein Genuss ist immer, wenn ich merke, die Spielfigur ist auch in Gefahr und. Richtig. Ja, das empfinde ich immer als besonders. Besondere Momente, die ich besonders genießen kann. So. Richtig. Oder so wie halt am Ende vom hier das Abenteuer, was du geleitet hast. Ja. Wo ich wusste, gut, ich werde den Charakter wahrscheinlich erstmal nie wieder spielen, aber ich will auch nicht, dass er stirbt. Und dann ging es halt wirklich darum, hauen wir jetzt ab oder machen wir jetzt Action. Und wenn man dann noch gewinnt, ja, das ist Victory. Das ist halt wirklich ein erkämpfter Sieg sozusagen und kein geschenkter Sieg. Richtig. Und dann kann man darüber auch Freude empfinden. Also natürlich geht das nicht jedem so oder anderen ist das egal, aber wenn man zumindest ein wenig kompetitives Blut in den Adern hat, ein wenig auf Herausforderung steht, dann. Richtig. Kommt das ganz gut. Naja, und Torgrim Tryggsson, der Grollträger, der so ab Abenteuer 6, glaube ich, mit dabei ist. Also ab Sitzung 6, das ist quasi das zweite Abenteuer. Zweite Abenteuer. Genau. Auch schon lange dabei, genau. Ja, das ist auch ganz cool. Ein Format würde ich gerne noch ansprechen, nämlich die Nordana-Kampagne für Dungeon Slayers. Das habe ich als offene Kampagne gestaltet. Und zwar, damit wir auf dem Rollenspiel-Ding quasi One-Shots spielen können, aber auf der anderen Seite ein verbindendes Element haben. Ja. Und da bin nicht nur ich Spielleiter, sondern auch andere. War das mit der Abenteuergilde, oder? Genau. Das hat ein ganz simpler Hintergrund, dass halt quasi ein Zwerg eine Gilde leitet und gibt natürlich ein paar Hintergrunddetails und so weiter, aber jedenfalls ist im Prinzip das Reich vor 12 Jahren, das Hauptreich, das ist eigentlich nur so eine Nebenprovinz, vor 12 Jahren von Drachen verheert worden und seitdem herrscht halt Chaos und Anarchie und einzelne Adlige versuchen sich halt ihre Region zu stabilisieren und so halt auch in dieser Gegend und da kann man halt wunderbar einzelne One-Shots aneinander rein. Man kann auch einen, wenn es verschiedene Spiele sind, auch mehrmals spielen, das tut auch nicht weh. Und ja, so kann man auf dem Ding spielen oder auch sonst wie. Ich sammle die Charaktere immer hinter ein, habe die in meiner Mappe und wenn man da mal wieder Lust hat, kann man sie wieder rausholen. Auch gut. Das ist eine ganz, ganz gute Form. Also es sind ja doch Rollen, die von unterschiedlichen Schauspielern gespielt werden. Nee, also jeder Charakter, jeder Spieler. Ach so, also jeder Spieler hat auch seinen eigenen Charakter, den er sozusagen der dann in der Zeit, wenn er nicht auf Abenteuer geht, dann geht er irgendwas anderes macht. Das ist auch eine Idee. Nur mal gucken. Und ganz ähnlich wie die Pathfinder Society, die ich dann aber hinterher gespielt habe, wo ich, wenn ich heute das nochmal machen würde, doch auch einige Ideen übernehmen würde, die mir sehr gut gefallen, wie die das handhaben. Zwar teilweise sehr gemistisch, aber das spricht mich ja manchmal eher an als ab. Ich nehme mal ein kleines Beispiel. Die Abenteuergruppe findet jetzt ein Langschwert +1. Das wird immer abgegeben, Man bekommt aber immer einen Anteil an allen Schätzen, die man gefunden hat. Okay. Und kann sich dann jeden der gefundenen Gegenstände kaufen. Das heißt aber auch, dass sich zwei Leute denselben Gegenstand, der quasi simulatorisch nur einmal existiert, kaufen. Okay. Da die aber wahrscheinlich nie wieder in dieser Konstellation zusammenspielen, ist das ja völlig egal. Also ist es halt nicht realistisch, sondern ne, einfach nur so vom Game Design so, aha, ihr habt jetzt das gefunden und habt jetzt hier die Möglichkeit. Es wird angelockt und ab dann ist es im Shop verfügbar. Genau. So ungefähr. Aber auch nur für einen selbst, der das Abenteuer bestanden hat und nicht jetzt etwa für zig, für alle. Okay. Weltweit. Also so ja, macht es halt jedes Mal Spaß, so ein Abenteuer zu beenden und wie gesagt, ich habe jetzt wieder neu. Die Warhammer-Kampagne, ich hatte mal immer zwischendrin immer mal wieder die Überlegung eines überlaufenden Storylines. Es sind auch inzwischen über die Jahre einige offene, ich sag mal, Fäden entstanden, die von euch nicht final gelöst wurden, wo es dann aber einfach irgendwie weiter im Kontext ging. Ja. Zum Beispiel ist da immer noch ein Nekromant on the loose. So, wenn er was will, soll er vorbeikommen. Macht er wahrscheinlich. Wir haben da demnächst so eine Bergfeste besetzt. Er kann uns finden. Nachtzugadresse. Ey, das ist natürlich bei Kampagnen, die quasi nicht so wie so ein Abenteuerfahrt einen Handlungsbogen bilden von vornherein, sondern die quasi, wo man noch nicht weiß, wie sie sich entwickeln, natürlich immer, dass es lose Fäden gibt. Und auch bei einem Abenteuerfahrt können sich lose Fäden entwickeln, natürlich. Richtig. Das kann man ja nie vermeiden. Also soll man auch nicht vermeiden, um Gottes Willen. Was weiß ich, wie viele lose Fäden ich in meinem Leben habe. Wo keine Zeit war für die Nebenhandlung. Ja, und manchmal, was weiß ich, also auch ein alten Schulkollegen seit 5 Jahren nicht mehr gesehen, der zieht wieder zurück nach Helmstedt, man trifft ihn, ne, und dann sieht man sich halt regelmäßig wieder. Ne? So kann es ja auch laufen. Wird der lose Faden halt geschlossen, sozusagen. Richtig. Na gut. Gut, ja, das war der erste Teil von RPG A Day. Der zweite folgt demnächst, nicht so gleich. Ja, ich würde sagen, bis dann. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.